Ich weiß, dass du ein Zitat von Thelonious Monk sehr magst. Es ist immer Nacht, sonst bräuchten wir kein Licht. Hat dich das dann auch bewogen, darüber nachzudenken, wie deine eigene Beschäftigung, wie dein eigener Tagesrhythmus ist? Also ich fand das Zitat so schön, weil sozusagen nochmal die weil es eine andere Perspektive ist. Und ich fand es sehr, sehr spannend, sich anzuschauen, also sich das eigene Leben oder den Alltag, die Lebensweise von der Dunkelheit aus anzuschauen. Ja? Welches Licht findet man im eigenen Leben? Oder was macht die Dunkelheit aus? Die Dunkelheit, die Nacht ist ja für viele auch ein angstbesetztes Territorium oder zumindest ein Raum für Projektionen. Und mich hat interessiert eben, was es in dieser Nacht an Geheimnissen gibt. Was wir darin finden. Ich möchte noch sagen, dass es für uns wichtig war, immer auch so zu schauen, wo können wir diese Qualität der Nacht, dass man nicht immer sofort alles erkennt, rausarbeiten. Also schon in der Vorbereitung bei der Kameraarbeit haben wir versucht, Wege zu finden und dann auch im Schnitt, wie können wir auch ein bisschen sozusagen diese Täuschung, die man in der Nacht erlebt, auch in diesen ja, in dem Aufbau der Figuren schon verwirklichen.